WDR 5. Neugier genügt. Panipat, eine 300.000 Einwohnerstadt im nordindischen Bundesstaat Haryana, etwa 90 Kilometer nördlich von Delhi gelegen. Im Innenhof des Klosters einer Sikh-Bruderschaft stehen etwa 50 Menschen vor einer geöffneten Tür Schlange, meist Elternpaare mit mehreren Kindern. Gulshan Kumar, 36, ein hagerer, graubärtiger Mann, hat seine 2 Jahre jüngere Frau Usha und alle 3 Kinder mitgebracht. Manuta, Pooja und Mangat, sie sind 13, 12 und 9 Jahre alt. Die Kinder sind so klein und schmal, dass sie alle deutlich jünger werden. Sie luken durch die Tür des Registrierungsbüros, während einer der beiden Versicherungsangestellten dahinter auf einer DIN A4-Liste den Namen ihres Vaters sucht. Es ist die Liste, die in diesem Distrikt all jene verzeichnet, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Familien, die umgerechnet weniger als $2 pro Tag zur Verfügung haben, können in Indien eine Krankenversicherungskarte erhalten. Für 30 Rupien, umgerechnet etwa 50 Cent. Versicherungsgebühren von umgerechnet 10 Euro gibt der Staat dazu. Dafür haben bis zu 5 Familienmitglieder Anspruch auf kostenlose Behandlung in öffentlichen und privaten Krankenhäusern, bis zu einem Gesamtbetrag von 30.000 Rupien pro Jahr. 500 Euro. Mit diesem Guthaben lassen sich in Indien eine Reihe von Operationen bezahlen. Doch Gulshan Kumar hilft das nicht mehr viel. Er deutet auf sein eingegipstes rechtes Bein. Ich war vorher Taxifahrer. Es war ein Unfall, es passierte, als ich fuhr. Normalerweise behandelt uns ein Arzt in der Nachbarschaft. Er verschreibt nur Tee oder Heilkräuter oder ähnliches. Und wir ruhen uns ein bisschen aus. Ich habe 1500 Rupien ausgegeben beim Arzt, dafür, dass er mich behandelt. Seither ist Gulshan Kumar arbeitsunfähig, denn Krücken hat der Arzt ihm leider nicht mitgegeben. Sein Bein wird so stark belastet, dass es falsch zusammenwachsen wird. Für viele indische Familien leitet die Krankheit oder der Unfall eines Familienmitgliedes den endgültigen Abstieg ein. Entweder weil der Ernährer danach nicht mehr arbeiten kann oder weil die Familie eine teure Behandlung aus eigener Tasche bezahlen muss. Gulshan Kumars Familie jedenfalls hat dessen Unfall ins Elend gestürzt. Von heute auf morgen hat sich ihr Einkommen halbiert. Jetzt lebt die Familie von umgerechnet 50 Euro im Monat, unterhalb der Armutsgrenze. Wir leben im Moment von 3.000 Rupien monatlich, normal von 6.000, wenn er arbeiten geht. Das Geld reicht nicht, um die Familie zu ernähren. Wir verkaufen oft Schmuck oder leihen uns Geld. Ich und die Kinder, wir verdienen Geld dazu, weil er nicht arbeiten kann. Ich nähe zu Hause. Ich bekomme die Nähsachen aus einer Fabrik, damit ich zu Hause nähen kann. Die Kinder gehen auch in Fabriken. Als sie davon erzählt, dass die Kinder arbeiten gehen müssen, statt die Schule zu besuchen, unterbricht der Übersetzer sie. Er korrigiert sich. Selbstverständlich müssten die Kinder nicht in Fabriken arbeiten. Sie würden nur zu Hause etwas helfen. Es wirkt nicht gut, wenn Ausländer über Kinderarbeit berichten. Doch so paradox es auch klingt, erst der soziale Abstieg der Familie verschafft ihr Zugang zu einer Krankenversicherung. Erst seit dem Unfall sind wir auf der Liste derjenigen, die unter der Armutsgrenze leben. Erst seitdem haben wir das Recht auf diese Karte. Die Krankenversicherungskarte ist eine Smartcard. Sie funktioniert bargeldlos und ohne weiteren Schriftverkehr. Familie Kumar und ihre Kinder werden sich damit ausweisen können. Auch die Eltern, die nicht lesen und schreiben können, werden behandelt, ohne etwas unterschreiben zu müssen. Alle wirken aufgekratzt, als sie endlich den kleinen Raum betreten dürfen, in dem die Registrierung stattfindet. Sie müssen ihre Daumen auf ein Stempelkissen drücken und ihre Fingerabdrücke auf einem Formularfeld hinterlassen. Dann werden von jedem Einzelnen Bilder gemacht. Erwachsene wie Kinder schauen verschreckt und ernst. Kein Wunder. Die meisten von ihnen erwarten von der staatlichen Bürokratie wenig Positives. Wer sich unter den Wartenden umhört, merkt schnell, die meisten, die hier stehen, haben gehört, dass es hier etwas umsonst gibt, aber sie verstehen nicht recht, was das alles soll. Deshalb hat der Erfinder der indischen Krankenversicherung, Anil Swarup, aus dem indischen Arbeitsministerium, großen Wert darauf gelegt, dass sie sich nicht auch noch mit Papierkram herumschlagen müssen. Ein Großteil derer, die von der Versicherung profitieren sollen, sind Analphabeten. Viele hatten sogar richtig Angst, irgendetwas zu unterschreiben. Sie glaubten, dass wir ihnen dann ihr Ackerland wegnehmen würden oder ähnliches. Also musste dieses System papierlos sein. Das war die größte Herausforderung. Denn bisher gab es nirgendwo auf der Welt eine papierlose Krankenversicherung. Doch hier in Panipat kämpft das System mit den Tücken der Technik. Der Spezialdrucker spuckt die Smartcard nicht aus. Der Versicherungsangestellte haut dagegen. Der Drucker streikt weiter. Sein Kollege und er werden hektisch. Dann spuckt das Gerät endlich die Karte aus mit der 17-stelligen Nummer. 003-22-811-066-07-1124. Die resolute Usha Kumar, die heute ihren besten orange-seidenen Sari angelegt hat, nimmt sie und gibt sie nicht mehr aus der Hand in den kommenden 20 Minuten, bis sie zu Hause ist. Wir fahren mit dem Auto zum Eingang des Slums, in dem die Familie wohnt. Die schmale Straße ist gesäumt von engen Backsteinhäuschen. Frauen trocknen Gewürzblätter auf Bastmatten, kleine Kinder sitzen auf der Straße, vor fast jedem Haus sind Ziegen angebunden, in einem Rinnsal fließt das Abwasser ab. Gulshan Kumar zeigt uns sein Haus. Die ganze Familie isst und schläft in einem Raum, der nicht größer ist als 10-12 Quadratmeter. Ein Bett, ein Tisch mit zwei Pappkoffern drauf, deren Lack gebrochen und abgesplittert ist. Darin sind alle Kleider der Familie verstaut. Auf umlaufenden Regalen, verziert mit roten, strassbesetzten Papierbanderolen, stehen die Habseligkeiten der Kumas. Teller und Becher, Töpfe, strassverzierte Bilder hinduistischer Gottheiten, zwei Fläschchen Nagellack. Die Karte, die steckt Usha Kumar in eine kleine Blechdose, neben die Heiratsurkunde, neben ein Medaillon und einen Goldring. Hier, so fürchten Kritiker des erst 3 Jahre alten staatlichen Krankenversicherungssystems, hier wird sie bleiben, denn so läuft es oft, sagen die, die das System hinterfragen. Kumar Shailab ist einer von ihnen. Als Leiter der Nichtregierungsorganisation Uplift hat er viel Munition gegen das Regierungsprogramm gesammelt. Uplift selbst unterstützt ein Alternativmodell, eine kleinteiligere, genossenschaftliche Krankenversicherung. In ihr sind rund 1,2 Millionen Menschen in indischen Slums versichert, nur jeder tausendste Inder. Dennoch hält er die basisdemokratische Versicherungsvariante in einem riesigen, von Korruption durchsetzten Land voller unaufgeklärter Patienten für besser. Seine Nachforschungen haben ergeben, dass die staatliche Krankenversicherung in 28 von 32 Bundesstaaten kaum genutzt wird. Okay, once you give a poor a smart card, they expect the poor person who doesn't even know. Sobald du einem Armen eine Smart Card gibst, erwarten sie von ihm, obwohl der nicht mal genau weiß, was ein Krankenhaus ist, sie erwarten von ihm, dass er dort reingeht, mit der Smart Card wedelt und eine Behandlung verlangt. Das Problem ist, dass der Arme das nicht tut. Weil er so arm ist, er kann nicht lesen, er weiß nicht, wie man sich artikuliert. Er hat solche Angst, er weiß nicht, was er mit der Karte soll. Die Versicherungsagenten kommen vorbei, geben die Karten aus und verschwinden. Die Leute stecken diese Karte mit anderen Papieren in eine Box und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Denn den Beipackzettel, den können die meisten überhaupt nicht lesen. 25 Millionen Smartcards könnten so ungenutzt in armen Haushalten herumliegen. So viele hat die Regierung inzwischen ausgegeben. Damit sind etwa 100 bis 125 Millionen Menschen krankenversichert. Dass dies in einem Land mit schlechter Infrastruktur binnen weniger Jahre gelungen ist, in dem noch nicht einmal Personalausweise verbreitet sind, darauf sind viele indische Fachleute zu Recht mächtig stolz. Auch Anil Swarup, der Vater der Krankenversicherung aus dem indischen Arbeitsministerium. Ich glaube, in Indien wird damit erstmals ein Businessmodell für ein Sozialprogramm eingesetzt. Wir lassen private Agenturen das umsetzen. Wir bezahlen sie nach der Anzahl der Versicherungskarten, die sie verteilt haben. Es bestehen also Anreize, so viele Smartcards wie möglich auszugeben. So they are incentivized to issue as many Smartcards as possible. Doch dieses überaus erfolgreiche Geschäftsmodell hat einen großen Haken. Die Versicherungen haben kein Interesse daran, dass die Versicherten ihre Karte auch nutzen. Je weniger die Karte eingesetzt wird, desto mehr Gewinn macht die Versicherung. Diese Schwachstelle sieht auch GIZ-Projektleiter Rolf Schmachtenberg, der die neue indische Gesundheitsversicherung ansonsten vehement verteidigt. Aber nach dem sogenannten Enrollment haben die Versicherungen eben keinen Anreiz, dass die Karte wirklich benutzt wird. Hier kommt es sehr darauf an, dass die staatliche Seite Kapazitäten entwickelt, einerseits also die Bürger darüber zu informieren, welche Rechte sie mit der Karte dann haben, andererseits aber auch den Krankenhäusern auf die Finger schaut, dass die wiederum nicht die Bürger und ihre Karten an der Nase herumführen und ausnutzen. Denn das ist bei Krankenbehandlungen, die über die Versicherungskarte abgerechnet werden, in Indien gang und gäbe. Die Patienten müssen nicht bar bezahlen. Die Kosten für die Operation werden einfach elektronisch über die Karte von der Versicherung abgebucht. Das lade Ärzte und Verwalter in Krankenhäusern regelrecht zum Betrug ein, sagt die Journalistin Karin Wenger, die sich für den Schweizer Hörfunksender DRS schon lange mit der Korruption im indischen Gesundheitssystem befasst. Ein anderes Problem, das mit dieser Karte kommt, weil ja die Spitäler Geld verdienen mit diesen Karten, ist, dass sie den Leuten Krankheiten andichten, die die Leute überhaupt nicht haben. Das heißt, dass dann auf einmal irgendwie den Frauen Gebärmüttern rausgenommen werden, dass sie sterilisiert werden, was auch immer nicht. Also dass irgendwas an Krankheit erfunden wird, die gar nicht existiert. Nur, dass die Leute und dass die Ärzte eben zu Geld kommen können. Skrupellose Machenschaften. Frauen wird ihre gesunde Gebärmutter entfernt, damit andere sich bereichern. Fälle wie diese fördern nicht das Vertrauen in das neue System. Kumar Shailab ergänzt. Der Arzt kann sagen, beide Augen müssen operiert werden. Deshalb sind Operationen des Grauen Stars die häufigsten Betrugsfälle. Sie können nicht richtig beweisen, ob ein oder zwei Augen befallen sind. Eine Operation kostet 8.000, zwei 16.000 Rupien. Sie machen 40 Operationen. Das summiert sich. Glaubt man den offiziellen Bezirksvertretern, fliegen solche Fälle früher oder später auf, weil die Versicherungen die Abrechnungen angeblich genau kontrollieren. Doch Kumar Shailab weiß es besser. In der Praxis versanden viele Fälle einfach bei den Ombudsmännern, die eigentlich schlichten sollten. Wenn tatsächlich etwas passiere, dann oft zulasten der wirklich Bedürftigen. Dann kündigen Versicherungen einfach einem Krankenhaus die Zusammenarbeit auf. Die Patienten, die dort auf eine kostenlose Behandlung auf Versicherungskarte hofften, die schickt das Krankenhaus einfach unbehandelt nach Hause. Der Staat, der die Patienten dem freien Spiel der Versicherungen und Krankenhäuser überlässt, bezahlt nun dafür den Preis. Er kann fortan kaum noch steuern und kontrollieren. Das größte alternative Krankenversicherungsnetzwerk ist deshalb in kleinen Einheiten organisiert. Mitglieder eines Dorfes oder eines Slums zahlen einen monatlichen Grundbetrag in einen Gemeinschaftsfonds ein. Ein demokratisch gewähltes Komitee entscheidet dann je nach Krankheit, welche Familie wie viel Geld für eine Behandlung erhält. Die Kommunen arbeiten mit einem Netzwerk vertrauenswürdiger Ärzte zusammen, das auch behandelnden Ärzten und Kliniken auf die Finger schaut. Qualität wird sich erst einstellen, wenn die Gemeinschaft vor Ort über die Vergabe der Gelder mitentscheidet. Im Moment haben wir eine mangelnde ärztliche Versorgung, aber auch wir werden eine Übernutzung haben. Es passiert schon in einigen Fällen. Dazu trägt auch bei, dass die Smartcard der Regierung nur in Krankenhäusern gilt. Die Behandlungen bei einem einfachen Arzt müssen Kranke nach wie vor selbst bezahlen. Deshalb, hat Kumar Shailab beobachtet, rennen inzwischen viele selbst bei einfachen Fiebererkrankungen direkt ins Krankenhaus. Was wir in Indien brauchen, ist ein Gesundheitssystem auf der untersten Ebene. Wir brauchen Ärzte, die direkt hier und jetzt nach meinem Fieber schauen können, die mir eine Medizin geben. Diese Ebene ist nicht vorhanden. Wir springen direkt auf die dritte Ebene, nämlich Krankenhäuser. Die dritte Ebene, das sind kleine Krankenhäuser wie das GC Gupta Krankenhaus in Panipat, etwa 15 Kilometer von Familie Kumar entfernt. Und damit für einen gehbehinderten, fast mittellosen Mann wie Gulshan nahezu unerreichbar. Etwa 10 Patienten kommen pro Tag. Begrüßt werden sie am Eingang von einer Zitrone und 7 grünen Chilis, die jeden Samstag frisch am Eingangstor drapiert werden, um die bösen Geister abzuhalten. Am Eingang führt ein Arzt gerade die orange-grüne Smartcard eines Mannes namens Raspal durch das Lesegerät. Auf dem Bildschirm des PCs erscheint die Benutzeroberfläche mit mehreren Karteikarten. Dann öffnet sich diese Oberfläche und Sie sehen, welche Familienmitglieder noch registriert sind. Alle mit biometrischen Daten, Foto, Namen und auch Geschlecht. Seit die Gesundheitsversicherung eingeführt wurde, kommen täglich statt 5 bis 6 Patienten im Schnitt 10 hierher. Die private Klinik, so gibt der Chefarzt und Klinikeigentümer G.C. Gupta unumwunden zu, behandle die Patienten mit einer Smartcard fast wie VIPs. Denn schließlich brächten sie viel Geld mit, das Geld der Regierung. Er führt uns zu dem Bett eines 10-jährigen Mädchens, Samia Khan. Sie ist die Vorzeigepatientin. Unter der Bettdecke blitzt ihr hübscher orangefarbener Sari hervor. Sie hatte ein Loch im Magen, der Darm drückte da heraus. Und das wurde hier blockiert, den Darm haben wir wieder ins Innere geschoben, das Loch wurde geschlossen. Sie ist ein 10 Jahre altes Mädchen, sie hat das Problem schon lange und jetzt wurde sie endlich behandelt. Ja, es geht mir besser. Ihr Vater muss seine 10-köpfige Familie durchbringen. 5 von ihnen müssen ohne eine Krankenversicherung auskommen. Durch die staatliche Gesundheitsversorgung sind nur 5 Familienmitglieder versichert. Vishuti Khan, ein schmächtiger, graubärtiger Mann, der viel älter als 55 aussieht, wie es in seiner Versichertenkarte steht, wollte eigentlich keine seiner Töchter versichern. Noch immer gelten sie in vielen Familien als unerwünscht, weil ihre Verheiratung selbst wohlhabende Familien ruinieren kann. Doch jetzt sagt er sogar, als das Mikro aus ist, dass ja vielleicht sogar seine Frau mal zum Arzt gehen könne. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie sei nämlich wieder schwanger. Vielleicht könne sie ihr Kind sogar im Krankenhaus auf die Welt bringen. Geld ist auf der Karte dafür noch übrig. Für diese Magenoperation haben wir 10.000 Rupien berechnet, von insgesamt 30.000, die pro Jahr auf der Karte sind. 19.000 Rupien hat der Patient oder seine Familie noch auf der Karte. Die kann sie später nochmal nutzen. Und nutzen könnte die Krankenversicherung auch den Ärmsten der Armen in anderen Ländern. Die indischen Experten sind dabei, sie nach Pakistan, Bangladesch oder nach Ghana zu exportieren. Doch auch in Indien bleibt viel zu tun, auch abseits der Korruptionsbekämpfung. So sollen in Zukunft auch Inder, die knapp über der Armutsgrenze leben, über die Karte eine kostenlose Behandlung im Krankenhaus erhalten können, erklärt Vishuti Koel von der staatlichen Krankenversicherung im Bundesstaat Haryana. Denn inzwischen weiten einige Bundesstaaten das System auch auf Bauarbeiter, Rikscha-Fahrer, Gepäckträger und Straßenverkäufer aus. Die Ziele der indischen Krankenversicherung sind ehrgeizig. Doch allzu oft scheitern sie an Banalitäten. Auf dem Heimweg von Familie Kuma im Slum von Panipat treffen wir eine verkrüppelte Frau, etwa 40 Jahre alt. Sie erzählt, sie habe eine Krankenversicherungskarte. Kürzlich habe ihre Tochter sie benutzen wollen, weil sie ein eitriges Geschwür gehabt habe. Im Krankenhaus habe man ihr gesagt, sie könne nur gegen Bargeld behandelt werden. Die Karte sei abgelaufen. Niemand hatte den armen Leuten erklärt, dass auch die Krankenversicherungskarte ein Verfallsdatum hat und nach 12 Monaten erneuert werden muss. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.